Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Bis 3 Uhr kommt die Musik ausschließlich von Scheiben, die sich 33 bis 45 Mal pro Minute auf den Plattentellern des Deutschlandfunks drehen. Vinyl klingt besser, ist das Motto. Am Mikrofon ist Michael Frank. Heute also ein Jahr älter. Lacht nicht, ihr alle werdet sterben. Im freien Fall und ohne Netz. Tja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Nein, das Leben ist kein Wunschkonzert. Nun ständig neue Risse kitten, um nicht einzufallen und abzudrücken, aufzuprallen und einzuknicken. Es gilt rauszugehen und aufzublicken und Blumen von den Wiesen zwicken. Nicht für Eva, nicht für Björn, Nicht für Edith, nicht für Walter. Hab schon lang nichts mehr gehört von ihm. Nicht für Yusuf oder Adi. Nicht für Lore und André. Nicht für Andrew und Alicia. Nicht für Bogdan und Noel. Nicht für Kamil oder Carsten. Nicht für Mutti. Nicht für Dirk. Nicht für Francis oder Fjodor. Nicht für Basti. Nicht für Kurt. Nicht für Valerie. Musikerin und Texterin Eva Jancic firmiert unter dem Pseudonym Gustav. Schließlich war das der Wunschname ihres Vaters für den Familienzuwachs gewesen, wäre er denn männlich gewesen. Im Frühjahr dieses Jahres hat Eva Jancic alias Gustav ihr zweites Album veröffentlicht. Verlass die Stadt heißt es. Zu hören ist da eine ganz eigene Wiener Melange aus Unterhaltungsmusiken unterschiedlichster Art und düsterer bis bissiger Zivilisationskritik in den Texten. Die Ouvertüre der heutigen Soundcheck-Folge mit lauter Vinylschallplatten war das Schlussstück von Gustavs neuem Album, Happy Birthday heißt die Nummer. Die Botschaft, dass das Leben kein Wunschkonzert sei und jeder Geburtstag einen näher ans Grab bringe, egal ob man jetzt Hertha oder Hassan heißt, ließe sich natürlich auch auf melancholischere Art vertonen. Eva Jancic alias Gustav macht etwas Doppelbödiges daraus, so etwas wie schicksalsergebende Fröhlichkeit. Humor und auch Trost kommen da für mich zum Ausdruck, ohne dass das Erschreckende der Nachricht bagatellisiert wird. In einem Gespräch mit der Taz-Journalistin Patricia Weber sagte Eva Jancic im Mai dieses Jahres: Ich versuche zwar auf ernsthafte Weise, mich mit meiner Lebensrealität auseinanderzusetzen, Positionen zu beziehen und zu hinterfragen, aber ich will dabei auch gut unterhalten. An totale Identifikation und Authentizitätsgeschwurbel glaube ich nicht, weil es meistens Selbstzweck ist. Ironie schafft auch eine angenehme Distanz zu den Dingen, auch zur eigenen Sprechposition. Soweit Eva Jancic alias Gustav aus Wien über ihre Kunst. Und noch einen Track von ihrem aktuellen Album Verlass die Stadt gibt's gegen Ende der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Nach 30 cm Vinyl mit 33 Umdrehungen pro Minute zu etwas kleineren Scheiben. Oh. Das war Musik aus Berkeley, Kalifornien und aus Hamburg. Los ging's mit einem Bandprojekt von John Ringhofer, Half-Handed Cloud. Der Name Hafernet Cloud ist, so heißt es, eine Anspielung auf ein Geschehnis aus dem Alten Testament. John Ringhofer begann etwa mit 10 Jahren Posaune zu spielen, Gitarre brachte er sich dann als Teenager mehr oder weniger selber bei. Seit 2000 veröffentlicht John Ringhofer Hafernet Cloud Platten, immerhin 4 Longplayer der Band sind inzwischen erschienen. Das Stück von Hafernet Cloud, das am Anfang dieser Vinyl-Trilogie stand, heißt Sowing Wind to Fabric. Es ist bisher nur auf einer kleinen Vinyl-Single des Labels Asthmatic Kitty erschienen, und zwar in diesem Jahr. Wenn John Ringhofer nicht als Posaunist in der Band von Sufjan Stevens spielt oder seine eigene Musik kreiert und live präsentiert, arbeitet er als Küster einer Kirche in Berkeley, im Tausch sozusagen. Er braucht nämlich für seine Wohnung keine Miete zu bezahlen. Die Anspielung auf die Bibel im Bandnamen Half-Handed Cloud ist offensichtlich mehr als einer Laune entsprungen. Da ich nicht viel vom Text dieser Single von Half-Handed Cloud verstanden habe, müssen wir uns erstmal auf andere Quellen verlassen. Laut Plattenfirmeninfo kommt in der Musik von John Ringhofer eine umfassende Suche nach Gott zum Ausdruck. Komplexe theologische Konzepte kämen in Form von Kinderliedern daher, aber ganz ohne Herablassung gegenüber Inhalt und Zuhörern. Von Berkeley ging es dann nach Hamburg. 2 Bands haben sich eine Vinyl-EP im Single-Format geteilt, Uri Geller und TUM Orchester. Auf der einen Seite interpretiert jede Band eine Melodie des amerikanischen Komponisten und Originals Harry Parch. Zu hören waren aber gerade die beiden Nummern der B-Seite. Aufgenommen wurden sie im Dezember letzten Jahres, veröffentlicht dann in diesem Jahr, von einem Kleinstlabel, das sich den schönen Namen Fidel Bastro gab. Die Band, die sich nach dem bekannten Löffelbieger Uri Geller benannte, ist ein Quartett, das TUM Orchester ein Sextett. Beide Bands sparen mit Angaben zu den Mitwirkenden, aber immerhin kann ich berichten, dass das TUM Orchester schon seit 1998 aktiv ist. Set control for the heart of the sun. Das LCD Sound System ist ein Projekt des New Yorker Produzenten und Multi-Instrumentalisten James Murphy. Seit der ersten Single 2002 sind bisher auch zwei Longplayer des LCD Sound Systems erschienen. Im Frühjahr letzten Jahres brachte Murphy aber auch zwei 7-Inch Vinyl-Singles gleichzeitig auf den Markt. Im Wesentlichen ging es um einen Song vom LCD Sound System, All My Friends. Auf einer Single war der Song in einer Coverversion von Franz Ferdinand zu hören und auf der anderen All My Friends in der Version von John Cale. Und die war gerade auch hier in dieser Vinyl-Ausgabe des Soundchecks vom Deutschlandfunk zu hören, in ganzer Länge von 7 Minuten 39. Zurück zu den großen Scheiben. Los geht's erstmal mit einer knapp 5 Minuten langen Rille, die sich auf einer ganzen Plattenseite ausdehnen kann, und da sie auch noch mit 45 Umdrehungen pro Minute abgespielt wird, klingt sie nochmal so gut. From the height of the highway on ramp we saw two dogs dead in the field glowing on the Oakland Coliseum green seats wasteland dogs we thought were dead they rose up when whistled at ribcage inflating like men on the beach being photographed a guard dog for what against overzealous penniless athletics fanatics getting into games through a hole in the fence for the owner of the blue tarp tent pitch by a creek beneath the on-ramp in the privacy of the last three skin and bony tree devoidably us undeceived with our new CDs zipping on daddy Oakland it's hard to stand aside of two dogs dead under a sky so to your head to fit the breath in front of you it's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue you have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you we secretly long to be some part of a car crash swelling exposed vein webbing the back of your hand to be a red tendon dog to be a red tendon dog blood breathing by the side of the highway long to be dead center of a curious crowd to be touched sticky like nearly dried paint their soft science stare nursing your face anticipating the slide to pinch I flinch of pain everyone blank an accident all as the car crash fiberglass dust straight up settles on your raw muscle tissue it's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue you have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you it's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue you have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you To be dead center of a curious crowd. To be red tendon dog. To be red tendon dog. To be red tendon dog. To be red tendon dog. To be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, to be red, You like who we are the weather. A lot of problems coming in, and on account of the weather, and it's raining in Los Angeles there. It's kind of a blight on the area, and you have to know about the weather there. They have a girl who does the weather on television every night, and at 5 minutes to 12, this crazy-looking girl who's really endowed, and as I say, it's typical of this era. She's educated, knows about meteorology, and she kind of writes, you know, on a blackboard and all, and people really dig it. It's only 5 minutes, and she's been so successful with it that NBC is going to do a spectacular with her at the end of the year, kind of an anthology called The Best of the Weather, you know, all the good things. And she's right, and she's just gonna, right? Exciting. Sonny, I wasn't gonna talk about it. I wanna say something about this press conference here. The president held a, no, I don't wanna break context here. I didn't mean to, free association can be abusive. Yes, love letters. You're the guy I read about. You take this autograph headshot. Thank you, but I don't do drugs. But I'm an actor in a German-speaking country. But the devil made a girl handle my mustache. And if you miss out, I'm a fool, he's in crushed glass. This product is not a revenge. Germs that may kill the following: ear infection, nausea, tuberculosis, acne, chafing, diaper rash, forgiveness, unemployment, reckless driving, shaky hands, sticky feet, ingrown toenails, coked up, 80 man's coattails, a ladies' man's boat sail. So the homie will pose fail, so the natives will blow the conch tail. All the flames can have their cotton tail. I made up my mind about the office sale. The defendant allowed about the carcass sale. The rigor more than said, and the picture portraits of dead men are fishing for corpses and bed man. Whoever did my sister's abortion is dead man. If a written excerpt from the Tao will poo, the crowd will boo. Hiss and complain and pout and whine. But there's no double threat in doing a shuffle step into 2-2. The litterbug Nicholas and buys a ticket stub. You are confusing numbers and he's been emblem for a peace sign. Philanthropist check clearing looks good at press hearings. And I'm mistaken that peace sign for a crosshair. Agents with earpieces telling my civic. I really can't read your mind for this call like call fair. Necktie and tree hanging, rectify pea brain. Me and my network and yubby friends, Xerox and our resumes in 1, 2, 3, 4. This product another prevent. According to the status of my migraine, you've been surveying me in your spy plane. I'm a secret agent with the speaker fragrance, and I have a secret cage in my frequent conversations and frequent flyer miles. And my little ankle wings, and even when a liar smiles, there's people eating spider bile with sequin aprons for the purpose of treating their hyper child. Das Genre Hip-Hop hat sich seit seinen Anfängen vor ca. 30 Jahren in etliche verschiedene Subgenres ausdifferenziert. Wie in anderen Bereichen gibt es neben Stumpfsinn und Unflat Leute mit Lust am Experiment und Sinn für subtilere Scherze. Die absurden Erzählstrukturen des DJs Kid Koala gehören da zum Beispiel zu meinen Favoriten oder die Rap-Kreation von Bus Driver aus Los Angeles. Wo Bus Driver draufsteht, steckt verlässlich interessanter Hörstoff drin. Das waren gerade zwei Tracks aus einem Album aus dem Jahr 2003, The Weather, einer Co-Produktion von Bus Driver mit Radio Inactive und Daedalus. Zu hören waren von dem Album Fine for a Robot und Germs That May Cause the Following. Los ging die Hip-Hop-Trilogie auf Vinyl mit einer Single von Cloud Dead, Dead Dogs 2. Zu hören war ein Remix von Boards of Canada, der dem Original die absteigende Akkordfolge aus Dear Prudence von den Beatles unterlegte und den Schlussakkord der Sgt. Pepper's LP. Um lauter große und kleine Scheiben aus Vinyl geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Rechtzeitig zu dieser Sendung fiel mir ein Flohmarktfund aus den letzten Jahren wieder in die Hände. Natürlich knistert er ein wenig, aber die Aktualität des Inhalts steht außer Zweifel. Der Mann mit der Zigarre, so heißt es im Text, kam heute Morgen zu mir an meinen Arbeitsplatz. Er sagte mir, dass ich zu langsam arbeite und wenn ich nicht schneller machte, würde er mich gehen lassen müssen. Also ich arbeite wie ein Hund. Warum hängt er dann immer hier rum und macht Jagd auf mich? Er macht mir Druck bis zum geht nicht mehr. Bald ist mein Rücken hin. Mehr kann ich mir von dem Mann mit der Zigarre nicht bieten lassen. Ich brauche diesen Job, dringend. Deshalb muss ich aufpassen und nicht durchdrehen. Also ich hoffe, dass mich der Mann mit der Zigarre nicht zu weit treibt. The man with the cigar walked over to where I was working this morning. The man with the cigar said that I was working too slow, and if I didn't speed it up, he'd have to let me go. I'm working like a dog, so why's he always hanging around me to hound me? He's pushing me too far, and pretty soon my back is gonna break. I gotta keep myself from getting mad at the man with the cigar. I hope he doesn't push me too far. Yeah, the man with the cigar. Yeah, the man with the cigar. Yeah, the man with the cigar. Keep myself from getting mad at the man with the cigar. I hope he doesn't push me too far. Yeah, the man with the cigar. Yeah, the man with the cigar. Yeah, the man with the cigar. Ist es die Lüge, Individualität? Ist es der Widerspruch, der einfach nicht zu leben geht? Endlich die Angst vor dem nächsten unaufhaltsamen Verlust oder dein Alter, der Klassenkampf, der Börsenstück? Hast du dich denn noch immer nicht entschieden zwischen angepassten und aussätzigem Leben? Bist du denn warten, bis die nächste große Blase platzt? Ist es nicht offensichtlich, wer hier warum wen befragt? Jetzt ist also dein Körper, die Fabrik reproduzierst du, was begehrt wird oder wieder nur dich. Dient dir der Dampf als Antriebskraft oder ist es gar Leidenschaft erschöpft? Ach was, es fängt gerade erst an. Bist du Soldatin oder Veteran? Änderungen überrascht, ist das die Abnutzungserscheinung deiner Urteilskraft? Hält sich die Lage für stabil? Hältst du dein sicheres Gefühl? Wenn ja, ist der Aderlass von eben jenem nicht auch dein Gewinn? Sprichst du von Aufbruch oder von Untergang? Zäumst du von hinten oder gehst du's gern von vorne an? Wenn du träumst, träumst du dich als widerständiges Subjekt? Hältst du die Art der Fragestellung viel zu unkonkret? Ist das Versuch und Irrtum? Ist das der Schlag? Oder ist das schon die Wirkung? Denkst du, du verdienst die bessere Zukunft, verdienst den helleren Himmel und womöglich auch die besseren Bedingungen? Was empfindest du beim Klang des Wortes Biopolitik? Verzweifelt, dass die verinnerlichten Sichten stets an Verkörperungen scheiterten. Ja. Hier wird Fleisch zersetzt, hier werden Knochen freigelegt. Und wenn du nicht kooperierst, dann werden sie abgesägt. Dein Kapital sei also folglich die Zerrissenheit. Meinst du, dass diese dich von unser aller Pflicht befreit? Nein, niemand wird dir ausgespart und jede kalkuliert. Und du hast nur zu fragen, wenn mich die Antwort interessiert. Also, wessen Schuhe ziehst du an? Bist du Soldatin oder Schizophren? Thank you. Die blonde Nadine und die schwarze Carola tanzen und lachen und trinken rum mit Cola. Soldaten sind in der Stadt. Soldaten brauchen Liebe. Soldaten sind, sie bringen uns Glück. Kommen sie schon, der Giole und Hilla, man ist schnell bei der Sache, ein Mann braucht eine Frau. Ja, ja. Noch ein entfernt Branka, sie starrt nur zur Wand. Vor ihren Augen schwebt ihr das vergilbte Bild von ihrem Liebsten, Grenadier Lothar Eichenschild. Ja, ihr Hochzeitskleid war schon genäht, das Aufgebot bestellt, als sie einen Brief erhielt, er musste raus ins Feld. Soldaten sind in der Stadt, wie vor 40 Jahren. Soldaten sind in der Stadt. Paule, noch einen klaren. Soldaten sind in der Stadt. Sie kommen nie zurück. Die Tür geht auf, ein Hauptmann kommt zur Bar hinein. Reich dekoriert, ein Veteran, er hat nur noch ein Bein. Er schaut sich um und plaudert kurz mit einem jungen Dänerich. Er sei schon einmal hier gewesen. Und da, zwei Augenpaare treffen sich. Lothar! Bianca. Soldaten sind in der Stadt. Das war Max Gold mit einem Track von einer Vinyl-LP auf der alte Kassettenaufnahme von ihm aus den Jahren 81 bis 83 erstmals zugänglich gemacht worden sind. Die LP erschien Ende letzten Jahres und heißt There are Grapefruit Hearts to be Squeezed to Death. Zu hören war das Stück Soldaten. Davor gab's zwei Songs zum Thema Arbeitswelt, zuerst Herman Hermits mit The Man with the Cigar und danach Eva Jancic alias Gustav, Soldatin oder Veteran. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik von Vinylschallplatten jetzt die ersten Minuten einer LP von Daniel Padden, ein Musiker, der seit 1996 schon mit der avancierten Band Volcano the Bear aufgefallen ist. Daniel Padden lebt seit 2000 in Glasgow, schreibt auch Musiken für Film, Fernsehen und Theater und seine neue Soloarbeit ist gerade auch im Vinylformat erschienen. Daniel Paddens neues Album heißt Pause for the Jet und davon, wie gesagt, jetzt die ersten Minuten. Thank you. Thank you.